Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Alles Lob gebührt Allah. Wir loben ihn, rufen ihn um Hilfe und bitten ihn um Vergebung. Und wir suchen Zuflucht bei ihm vor unserem eigenen Übel und vor unseren schlechten Taten. Wen Allah rechtfertigt, der kann nicht von einem anderen irregeführt werden. Und wen Allah irreführt, der kann nicht von einem anderen rechtgeleitet werden. Und ich bezeuge, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah, der keinen Partner hat. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Frieden sei auf ihm. Und dessen Familiengefährten bis zum nächsten Tag. Allah subhanahu wa ta'ala machte es klar durch seinen Propheten, dass dieser Weg, der eine Weg, der Weg des Islams, die letzte Religion, die Allah subhanahu wa ta'ala offenbart hat für die Menschheit, dass das der einzige Weg ist, der zur Zufriedenheit und Erfolg führt. Und alle anderen Wege sind abzulehnen. Und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns am nächsten Tag mit denjenigen vereint, wo Allah seine Zufriedenheit und Wohlgefallen über sie gesendet hat. Und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, uns im Paradies Wohnstätten bereit zu machen. Und wie ihr wisst, haben wir ein neues Jahr jetzt. Und das nach dem Hijra-Kalender. Und wir bitten Allah in diesem neuen Jahr, im neuen islamischen Jahr, viele gute Zeiten und viele gute Taten, die uns näher zu Allah bringen. Und ihr wisst, wir sind in Muharram, dem Monat Muharram. Und jetzt, wo das Jahr neu ist, angefangen hat, das neue Jahr angefangen ist, sollen wir jetzt mit uns selber vereinbaren und Gedanken machen oder uns mit uns selber abrechnen, wie war das letzte Jahr? Wie waren meine Taten im letzten Jahr? Er sagt, wie ist es zum Beispiel beim Handel, ein Händler? Ein Händler macht sozusagen eine Prognose vom letzten Jahr und versucht diese Schwächen, die er letztes Jahr oder die Fehler, die er letztes Jahr gemacht hat, nicht zu wiederholen im nächsten Jahr. Genauso müssen wir als Muslime, als rechtschaffene Muslime uns Gedanken machen, wie waren meine Taten im letzten Jahr? Und subhanallah, dein Leben ist dein höchstes Kapital. Der Kopf der Kapitale sozusagen ist dein Leben. Weil der Verlust bei einem Handel, egal wie hoch der Verlust ist, das kann man verkraften. Das kann man vielleicht runterschlucken, irgendwann vielleicht nach 10, 15 Jahren, 20 Jahren. Aber wie ist es, wenn er verliert, wenn Allah subhanahu wa ta'ala seine Taten nicht akzeptiert und wenn Allah seine Taten zunichte macht, weil er Schirk hatte oder Kufr hatte oder viele gute Taten hatte, aber trotzdem Allah sie nicht annimmt oder kein Ikhlas, keine reine Absicht hatte bei den Taten. Deshalb, die Schwäche, die du hattest im letzten Jahr, gedenke die Schwächen, die Fehler, die du gemacht hast. Weil am nächsten Tag, wie Allah sagt im Koran, sie werden sagen, oh ja Allah, oder er wird mit dir selber reden. Was habe ich gemacht? Wieso habe ich nicht Wieso habe ich einfach nur so gelebt? Wieso habe ich mein Leben verschwendet in Bezug auf Allah? So sagt Allah selber im Vers sinngemäß. Deshalb, mach dir Gedanken, wie soll dieses neue Jahr jetzt werden? Will ich genauso schwach wie im letzten Jahr sein? Genauso sinnlich wie im letzten Jahr sein? Genauso ein Lügner oder Betrüger wie im letzten Jahr sein? Oder jemand, der nicht betet wie im letzten Jahr? Nein, schau, deine Schwächen im letzten Jahr, deine Fehler oder die Taten, die du nicht gemacht hast, die Pflicht sind, dass du dieses Jahr diese Pflichten machst. Und wir sollen uns anstrengen. Wir sollen uns anstrengen. Keiner hat gesagt, dass das Leben einfach ist. Aber auf jeden Fall einfacher für denjenigen, der Allahs Weg eingeht. Das Leben vergeht. Subhanallah, an dem Tag, wo du geboren bist, bis jetzt, wie schnell ist die Zeit vergangen? Das Jahr kommt, der Monat kommt, die Woche kommt, alles vergeht. Du lebst auf dieser Erde paar gezählte Tage. Wie der Sheikh gerade, ein paar gezählte Tage lebst du. Und deswegen muss er intelligent sein, er muss seinen Kopf benutzen, er muss nachdenken. Er muss sich selber sagen, Subhanallah, ich werde sterben. Und wie sieht die Lage aus am nächsten Tag, wenn ich alles verliere, meine Verliererfamilie? Und Allah subhanahu wa ta'ala bringt dir all deine Taten, dein Register vor dir. Und du siehst dein Register. Und du wirst, was ist das für ein Verlust? Was ist das für ein Trauer? Was ist das für ein Bereuen? Dieses Bereuen kannst du mit nichts auf dieser Welt oder was in deinem Leben je passiert ist, je vergleichen. Auch in dieser Zeit. Die Gelehrten haben Meinungsverschiedenheit in Bezug, wann diese Hijra genau war. Der erste Hijra. Also diese Hijri, dieses Jahr, das ist Jahr der Auswanderung. Wann Rasulullah a.s. mit den Sahaba ausgewandert sind, da sind sich die Gelehrten uneinig. Wann genau? Und man kann ungefähr schätzen, wann es war. Subhanallah, die Salaf haben gesagt, wir haben die Schlachten, die Kämpfe, wir haben das unseren Kindern beigebracht, so wie wir ihnen Koran beigebracht haben. So haben die Sahaba das gesagt. Das heißt, allgemein sagt der Scheich, die Hijra wurde den Kindern beigebracht. Die Biografie des Propheten wurde den Kindern beigebracht. So haben die Salafi die Kinder erzogen. Das gehört zu der Erziehung der Kinder, weil darin sind Geschichten von Helden, Geschichten von wahrhaftigen Menschen, Geschichten von Menschen, die Ehre hatten. Der Prophet Muhammad ist von Mekka nach Medina ausgewandert, nach 13 Jahren. 13 Jahren war er in Mekka und er sagte zu den Menschen, sagt La ilaha illallah und ihr werdet Erfolg erzielen. Weil wahrlich in dieser Kalima, La ilaha illallah, liegt Erfolg. Da war weder Gebet, noch war Fasten, fast keine Gebote. In Mekka, er hat sich zu Tauhid aufgerufen, zu dem einen Gott glauben. Und dann hat er Probleme bekommen, als er angefangen hat, die Wahrheit zu predigen und zu Allah zu rufen, dann wurde sein Leben schwer. Man hat ihm sozusagen das Leben schwer gemacht. Und dann hat er angeordnet, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass die Gefährten sollen nach Habasha, Richtung Äthiopien, Allahu A'lam, Richtung Äthiopien auswandern, weil da ist ein gerechter Herrscher, er war Christ. Er sagt, es ist auch kein anderes Recht, wenn du aus deinem Land vertrieben wirst, auch heute. Und du gehst, um dein Leben zu retten oder dein Leben, du rennst weg vor dem Krieg oder vor diesen Problemen in deinem Land. Und das andere Land, in der du gerade gekommen bist, dass sie dir das verbieten, dass man dir das verbietet, dass du hier bleiben kannst. Er sagt, das ist nicht korrekt, weil jeder hat das Recht auf Visum, um sein Leben in Schutz oder um sein Leben zu retten, oder das Leben seiner Familie zu retten. Und damals, Rasulullah, weil die Araber vor dem Islam, wir sind auch gepilgert. Nicht diese Pilgerform, die wir heute haben, wie Allah und der Prophet uns beigebracht haben, sondern sie haben diese Riten gehabt, aber sie war mit Schirk. Sie war mit Schirk gemischt. Und sie sind gekommen, Rasulullah a.s. hat am Anfang dies ausgenutzt, um die Araber, die dann reingekommen sind, um ihnen auch den Islam zu erklären. Und Rasulullah s.a.w. hat das ausgenutzt, dass er sogar die Gefährten, also die später Gefährten waren, sind, dass die Araber gekommen sind. Und er hat ihnen sozusagen den Islam erklärt, die Rechte Allahs bezug auf seine Diener. Und einige haben das abgelehnt. Und am Anfang waren es sehr viele, die das abgelehnt haben. Und haben angefangen, ihn zu bekämpfen, ihn als Lügner darzustellen, als Betrüger. Und Rasulullah al-Ali hat sich angestrengt. Er sagt, heute in der Religion ist alles klar. Du siehst heute, Leute sagen, ja, wegen des Gebets habe ich Probleme und vielleicht verliere ich meine Arbeit. Und die Schwester sagt, wegen meinem Hijab verliere ich meine Arbeit. Ja? Nein, er sagt, Rasulullah al-Ali, er hat Dawa gemacht. Am Anfang. Und er hat Probleme im Kopf genommen. Und das war ihm klar. Weil Allah hat ihm schon gesagt, dass die Propheten vor dir auch gelitten haben. Und wer für Allah arbeitet, er wird leiden. Und wir sehen, erst jetzt, diejenigen, die versuchen, die Religion zu schützen und die Religion zu praktizieren, dass es ihnen nicht einfach fällt. Weder in der Schule noch in der Arbeit, allein nur auf der Straße oder wenn er zum Supermarkt geht. Deshalb, meine lieben Brüder, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er schickte Mus'ab ibn Umayr, ein Sahabi. Und wer war Mus'ab? Mus'ab war bekannt in Mekka. Er war jung, hübsch. Ich möchte euch jetzt nicht Mus'ab ibn Umayr seine Geschichte erzählen, weil es würde zu lange dauern. Aber der Verstand, der richtige Verstand muss da sein. Ikhlas. Er sagt, Ikhlas reicht nicht. Er hat Verstand und Ikhlas, das ist ein guter Muslim. Weil einer, der nur Ikhlas hat, macht zu Allah, aber kein Wissen. Er wird vielleicht viel kaputt machen. Obwohl er eine gute Absicht hat. Rasulullah schickte Mus'ab 12 Abgesandte. Er war reich, hübsch. Man konnte ihn von Meter weit riechen. Jeder wusste, ohne ihn zu sehen, wenn man konnte ihn riechen, weil er war reich, sein Parfüm war speziell und seine Kleidung war auch speziell. Keiner hatte diese Kleidung wie er. Allah hat ihn hübsch geschaffen und einen Charakter. Und er hat einen schönen Charakter gehabt. Aber dieser Junge, als er den Islam hörte, wurde er sofort Muslim. Und er war der Erste, einer der Ersten, der den Islam angenommen hat. Und Rasulullah alayhi salatu wassalam schickte ihn, schickte Mus'ab. Er war der erste Abgesandte, der nach Medina gegangen ist und dort den Islam verbreitet hat. Aber wie heute wir, die Ersten, die von uns nach Deutschland gekommen sind, hatte Mus'ab die erste Sorge gehabt, wie kann ich Papiere bekommen, dass ich eine Frau so auf Betrug heirate, dass ich Papiere bekomme, eine deutsche Frau. Und hat er Gedanken gehabt, wie kann ich hier schnell Geld machen, egal, Drogenverkauf, Alkoholverkauf, oder wann ich hier zerstöre und kaputt mache. Waren das die Gedanken, als Mus'ab in Medina war? Nein. Obwohl Mus'ab war viel, was Reichtum und Schönheit und alles viel weiter als wir. Aber ihn interessierte das nicht im Endeffekt. Als die Wahrheit in seinem Herzen eingetroffen ist, als die Wahrheit in seinem Herzen drin war, dann war ihm diese ganze Sachen egal. Seine einzige Sorge war, wie können diese Menschen, die den Islam nicht angenommen haben, den Islam annehmen, damit sie gerettet werden von der ewigen Strafe nach dem Tod. Seine einzige Sorge war sein Herz, dass er auf sein Herz arbeitet, dass er Allah sein Zufrieden, dass Allah Zufriedenheit bekommt. Das war seine Sorge. Aber heute, schau mal, das, was wir sprechen, geht das überein auf unsere Taten oder umgekehrt? Die Taten sind zurückzuführen auf das, was wir sprechen. Du musst sehen, dass das, was wir sprechen und das, was wir tun, sind zwei verschiedene Sachen. Die gehen voneinander und treffen nicht aufeinander zu. Aber Mus'ab ibn Umayr, er hat kein Haus gelassen. Kein Haus in Medina gelassen, dass er dort jedes Haus besucht hat und den Islam bekannt gemacht hat. Und alle Medina hörten von Mus'ab ibn Umayr und kamen zu ihm und wollten von ihm wissen, wie ist sein Charakter. Und Mus'ab und noch ein anderer Sahabi, den Namen habe ich jetzt nicht mitbekommen. Nicht Mus'ud. Allah Mus'ud ibn Jabal, Allahu A'lam. Wir sind zu Medina gekommen. Und sie haben, die haben gesehen, wie dieser Mus'ab ibn Umayr, wie er Dawa macht, wie mit den Leuten redet. Und wie er den Islam erklärt, sie haben sich gewundert, subhanallah, dieser junge Mann nach Medina ausgewandert, von Rasulullah geschickt. Und er hat gearbeitet, Dawa gemacht. Dass sogar, dass an seinem Äußeren man das auf eine Spuren gesehen hat, dass auf einmal seine Klamotten und sein Aussehen, ja, dass er nicht mehr, dass er was vernachlässigt hat. Wo Rasul Sallam gekommen ist, haben sie ihn willkommen geheißen. Und Mus'ab hat nicht gesagt, guck mal, ja Rasulallah, wegen dir, guck mal, wie ich jetzt aussehe, meine Klamotten und mein Aussehen. Ja, man sagt sogar, dass seine Szene, als Rasul Sallam gesehen hat, hat Rasul Sallam geweint. Rasul hat ihn nicht mehr gesehen, nachdem er ihn geschickt hat nach Medina, Rasul Sallam kam ja später von Mekka nach Medina. Als er ihn gesehen hat, hat er gesagt, hat geweint, Rasulallah alayhi sallam. Wie er sich angestrengt hat, wer war Mus'ab, nicht, weil jetzt, ja, Rasul Sallam hat nicht geweint. Yani, früher war er so hübsch und guck mal, wie er jetzt aussieht, was hat der Islam aus ihm gemacht. Nein, Rasul Sallam hat gefreut, yani, dieser junge Mann, wie er sich für den Islam aufgeopfert hat. Also Sahaba, wie die Sahaba wie die Sahaba Respekt gegenüber dem Rasul, gegenüber dem Prophet hatten. Und ich sage, gibt es halt einen unter uns? Gibt es einen von uns, der hier lebt und er weiß, dass zum Beispiel dieses deutsche Volk, wo wir jetzt hier leben unter ihnen, dass bestimmte Eigenschaften, die wir tun, verhasst sind. Sie hassen bestimmte Eigenschaften, die wir haben, zum Beispiel, dass einige von uns Drogen verkaufen, von den Ausländern. Ja, dass wir sagen, okay, lass uns das mal verändern, damit wir den Islam, damit sie den Islam annehmen. Aber so waren die Sahaba. Aber wir beleidigen und schreien hier und zerstören, machen kaputt. Dass wir den Islam hier auf die beste Art und Weise verbreiten. Dass wir hier lachen und dass wir hier lächeln und dass wir hier freundlich durch dich, auch nicht immer grimmig und immer negativ gestimmt. Mus'ab ibn Umair. Weil, jetzt würden vielleicht einige sagen, ja, das sind hier keine Muslime und das sind Kuffar. Okay, aber als Mus'ab nach Medina gegangen sind, waren das Muslime vorher, sie waren auch Kuffar. Und einige von ihnen, nicht die Medianer, aber in Mekka, sie haben Rasul Salam angegriffen. Und sie haben seine Liebsten umgebracht. Und ihn vertrieben. Gibt es noch Schlimmeres? Aber Rasul Salam, hat Barmherzigkeit. War barmherzig. Und hat sich geduldet. Weil deine Wahrhaftigkeit wirst du nur zeigen können durch deinen Charakter. Dass du wahrhaftig bist. Dass du anders bist als andere Menschen, die behaupten, wir sind auch gut, weil wir diese Religion angehören. Aber du siehst, wenn du sie ein bisschen provozierst, dann werden sie aggressiv. Und das unterscheidet uns doch. Und schau mal. Ja, dieser Mus'ab war ajib, ja, subhanallah. Er war so hübsch, so hübsch. Er hatte keine Sorge mehr gehabt, wem heirate ich. Wem heirate ich jetzt und ich muss die hübscheste vorher, weil ich schreibe. Nein, das war ihm nachher alles egal. Aber du siehst heute, subhanallah, du machst dir Gedanken, eine riesen Big Party, Hochzeit, muss 50.000, ne, warum? Weil ich bin noch der und der aus der und der Familie, oder ich bin der und der aus dem und dem Land, ja, und meine Frau muss aus dem und dem Land kommen, ja. Ja, nee, wallahi, ja, wir haben hier in dieser Gesellschaft, wir haben nicht verstanden, warum wir eigentlich leben, was unser Sinn, was der Sinn und Zweck. رسول الله عليه الصلاة والسلام ذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام رسول الله عليه الصلاة والسلام مشرك und mit Juden und Christen und der Islam kann mit anderen Religionen leben ohne den anderen zu zwingen die Religion den Islam anzunehmen weil es ist kein Fang im Glauben. Das ist der Islam, weil Allah wollte, dass es verschiedene Religionen gibt. Nicht, dass es, Allah will nicht, dass es verschiedene Religionen gibt. Allah wollte, dass Iman und Kufr gibt, damit der Mensch selber aussucht, welchen Weg er geht. Es ist ein Unterschied, was Allahs Wille ist und was Allah zulässt. Oder wir sagen besser, Allah hat es zugelassen. Das ist richtiger. Vergiss das andere, Allah hat zugelassen, dass es andere Religionen gibt. Und Rasulullah hat uns bewiesen und hat uns gezeigt, dass er in Medina mit Juden zusammenlebte. Wenn einer von außen kommt, zum Beispiel, jetzt kommt einer aus dem arabischen, zum Beispiel einer aus dem Libanon oder irgendwo aus dem arabischen Land oder irgendwo aus einer aus den islamischen Ländern, sein erster Gedanke ist, eine deutsche Frau zu heiraten, sofort, egal, kann 200 Kilo liegen. Hauptsache schnell deutsche Papiere. Guck mal schon, allein diese Art, yani, schon so erniedrigend. Ja. Nach ein, zwei Monate, drei Monate, nach zwei Jahren. Und, subhanallah, sie nimmt vielleicht den Islam an, dir zuliebe. Natürlich, sie hat vielleicht auch eine reine Absicht für Allah, aber weil du der Grund, und du schmeißt sie nach drei, vier Monate weg. Oder nach ein, zwei Jahren weg. Warum? Ja, oder umgekehrt, du, sobald du deine Papiere bekommen hast, vielleicht hat sie den Islam nicht angenommen, aber du schmeißt sie weg. Ja? Und dann fängt sie an, Muslime zu beleidigen. Ja, die Muslime sind Verräter, die Muslime sind Betrüger, die Muslime kommen hier in... Wallahi, man kann verstehen, dass manche Leute ein schlechtes Bild haben. Aber Mus'ab ibn Umayr? All diese Schönheit, die er besaß, und diesen Reichtum, und er heiratete... Allahu Akbar. Sie war verheiratet, schon mit einem Großteil, Abdurrahman ibn Auf. Als er gefallen ist, Allahu A'lam, er ist gefallen in einer Schlacht und er hat sie geheiratet. Aber heute, eine Schwester vielleicht hat einen Fehler gemacht in ihrer Jahiliya, in ihrer Vor-Islam-Zeit. Und subhanallah, ihr fehlt nicht. Sie hat Religion und alles, aber sie wird fertig gemacht. Ja, weil du hast in der Vergangenheit. Nein, das ist nicht die islamische Art. Und jetzt überleg, das Allerwichtigste in deinem Leben sollte der Islam sein. Was hast du für den Islam vorbereitet? Was hast du? Hast du den Islam zu Hause bekannt gemacht bei deiner Familie? Asma, die Tochter von Abu Bakr, sie war die Frau von Zubair. Der erste Abdullah ibn Zubair war der erste, der in Medina geboren ist. Da waren die Akhlaq der Juden in Medina vorher. Die Juden hatten dort Einfluss in Medina. Abdullah ibn Zubair al-Awwam, einer der vorzüglichen Gefährten des Propheten, hat er wurde Taube der Moschee genannt, weil er immer in der Moschee war. Er sagt, war Mus'ab, nicht Mus'ab, Zubair, ist er irre gegangen oder hat er sozusagen die Religion der anderen angehört in Medina, wo noch der Islam noch nicht fest war in Medina? Ja? Genau die gleiche Lage, Situation wie hier. Ja? Dass trotzdem seine Eltern haben ihn gut erzogen. Und genauso wie heute. Wie sieht unsere Situation heute aus? Ja? Wir sagen, ja, unsere Kinder leben hier in dieser Gesellschaft. Ja, okay, gut. Hat einen negativen Einfluss. Aber was hast du getan? Hast du dein Kind trotzdem mit in die Moschee genommen, den Islam beigebracht, hast du den Islam nach Hause in die Familie mit, dort mitgebracht, die Familie beigebracht? Der Islam soll sich verändern. Du sollst dich schon verändern, lieber Bruder. Und die Botschaft verbreiten. Ein Mann, subhanallah, Mus'ab ibn Umayr, ein Mann veränderte ganz Medina. Ganz Medina. Er hatte Einfluss auf die ganzen Einwohner in Medina. Rasul Salam war so stolz auf ihn. So stolz. Dass er nicht beschäftigt war mit Parfüme und Frauen und mit Klamotten. Sondern seine einzige Sorge war der Islam. Und das wird verlangt von uns. Keiner verlangt von uns, dass wir jetzt kein Parfüm mehr benutzen, sondern uns zerrissene Klamotten. Nein, das ist nicht die Message, die wir hier verbreiten wollten, sondern dass wir die Sorge tragen werden. Jeder so weit, wie er kann und so viel, wie er kann. Segen und Heil auf den gesamten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meine lieben Brüder, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er nach Medina ausgewandert ist, er sah, dass die Leute in Medina Ashura gefastet haben. Und das ist der 10. von diesem Monat. Da sind noch 6 Tage, Allahu A'lam. Dann hat er sie gefragt, warum fastet ihr Juden diesen Tag? Dann haben die Juden gesagt, Musa wurde an dem Tag errettet. Da sagt der Prophet Muhammad sallam, wir haben ein größeres Anrecht auf Musa. Und meinte auch, wie ihr so fasten auch. Es ist Sünde, die Sünde des Propheten zu fasten. Und es gibt andere Überlieferungen. Da gibt es eine Überlieferung, wo der Prophet würde Allah mir noch ein Leben zum nächsten Jahr geben, würde ich den 9. und den 10. von Ashura fasten. Aber er hat dieses Jahr natürlich nicht erreicht. Deswegen sagen andere Gelehrten, nein, das war nur ein Wunsch. Aber wir bleiben nur beim 10. Aber andere haben gesagt, nein, sobald der Prophet das war ja letztendlich eine Sünde. Und deswegen, Allahu A'lam, ist die stärkere Meinung, dass man die 2 Tage fasten soll, nicht nur einen. Und es war bekannt bei den Salaf, dass sie die Tage, die kurzen Tage, das heißt die Wintertage gefastet haben. Und die Nächte in längerem Gebet verharrten. Darf man den 10. Tag, darf ich nur den 10. fasten und nicht den 9.? Ja, darfst du. Nach der Meinung von diesem Sheikh, von unserem Sheikh hier. Und auch wenn es Samstag oder Sonntag ist, ja. Und auch wenn es Freitag ist, ja.